du Arzt der Seelen, ich bin sehr krank und schwach. Man möchte die Gebeine zählen, so jämmerlich hat mich mein Ungemach. Mein Kreuz und Leiden zugericht. Das Angesicht ist ganz von Tränen aufgeschwollen, die schnellen Fluten gleich von Wangen abwärts rollen. Der Seele ist vor Schrecken Angst und Bang,